Stammtisch, kehr mein Kopf an, Fensterglas durch den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller, feiert so hart. Wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag. Wollen kein Stress, kein Druck, nehmen Zug, noch ein Schluck. Fulton Tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Wurfkleid in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und Teba und 10 lila Wolken in die Nacht. Wir werden wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir werden wach, bis die Wolken wieder lila sind. Auf die lila Wut. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila.